Unter Muslimen und Musliminnen gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen von der Scharia. Im Jahr 1986 erklärte die Arabische Organisation für Menschenrechte den 18. Jänner zum Arabischen Tag der Menschenrechte. Ein Jahr zuvor, am 18. Jänner 1985, hatte der Diktator des Sudan, Numeri, den Religionsgelehrten und Menschenrechtskämpfer Mahmoud Muhammad Taha hinrichten lassen. Und zwar wegen Abfall vom Glauben. Mahmoud Muhammad Taha, geboren 1909, war ein tief religiöser Muslim. Er setzte sich für Menschenrechte und eine gerechte Gesellschaft im Sudan ein und berief sich dabei auf den Koran. 1966 verfasste er ein Buch mit dem Titel »Die zweite Botschaft des Islam«. Darin schrieb er, dass der Prophet Mohammed zu verschiedenen Zeiten verschiedene Offenbarungen von Gott erhalten habe. In der ersten Zeit, als Mohammed in Mekka der Anführer einer schwachen Minderheit war, habe er allgemeine und für alle Zeiten gültige Offenbarungen erhalten. Später, als er in Medina auch politischer Führer und Feldherr war, habe er Offenbarungen erhalten, die an die noch wenig entwickelte mittelalterliche Gesellschaft des 7. Jahrhunderts angepasst waren. Die Rechtsgelehrten der folgenden Jahrhunderte hätten die Scharia, das islamische Rechtssystem, auf dieser Grundlage aufgebaut. Doch da sich die Gesellschaft seither weiterentwickelt hat, sei diese Scharia nicht mehr zeitgemäß. Die Zeit sei nun reif, so meinte Mahmoud Taha, für die grundlegende Botschaft des Islam, die er die zweite Botschaft nannte. So schrieb er: Die Freiheit im Islam ist absolut. Jedes Individuum hat das Recht, sie zu erlangen, unabhängig von Religion oder Rasse. Die Freiheit ist ein natürliches Recht, dem eine Pflicht entspricht, nämlich sie angemessen wahrzunehmen. Die ursprüngliche Vorschrift des Islam ist vollkommene Gleichheit von Mann und Frau. Er kritisierte auch die westliche Gesellschaft und ihren seiner Meinung nach einseitigen Freiheitsbegriff. Ein weiteres Versagen der industrialisierten westlichen Gesellschaft ist ihre Unfähigkeit, die Bedürfnisse des Einzelnen mit den Bedürfnissen der Gemeinschaft zu vereinbaren. Das heißt, das Bedürfnis des Einzelnen nach absoluter individueller Freiheit und das Bedürfnis der Gemeinschaft nach vollkommener sozialer Gerechtigkeit. Das ursprüngliche Prinzip des Islam, schrieb er, ist der gemeinschaftliche Besitz von Eigentum. Mahmoud Taha distanzierte sich vom Marxismus, den er für genauso materialistisch einschätzte wie den Kapitalismus, doch meinte er, worum es geht ist, niemand soll etwas besitzen dürfen, das es erlaubt, die Arbeit eines Bürgers auszubeuten, um das Einkommen eines anderen zu vermehren. Der Präsident des Sudan, Numeri, war 1969 durch einen Putsch an die Macht gekommen. Zuerst verfolgte er sozialistische Ideen, später näherte er sich den USA an. Doch 1983 führte er im Sudan die Scharia ein. Mahmoud Taha und die von ihm gegründeten republikanischen Brüder und republikanischen Schwestern protestierten dagegen. Und zwar, weil diese Scharia nicht dem wahren Islam entspräche. Darum ließ Numeri Taha und einige seiner Anhänger festnehmen und ihnen den Prozess machen. Mahmoud Muhammad Taha weigerte sich, seine Ansichten zu widerrufen und wurde am 18. Jänner 1985 gehängt. Viele Sudanesen und Sudanesinnen, auch die, die nicht seiner Organisation angehörten, waren darüber zutiefst empört. 4 Monate danach wurde Numeri durch einen Volksaufstand gestürzt.